Eines Tages spürte Emma ganz plötzlich das Bedürfnis, ihre kleine Tochter zu sehen, die bei der Frau des Tischlers in Pflege war, und ohne im Kalender nachzusehen, ob die 6 Wochen der Jungfrau Maria vorbei waren, brach sie auf zur Roleschen Wohnstadt, die am Dorfrand lag, am Fuß der Anhöhe zwischen Landstraße und Wiesen. Es war Mittag. An den Häusern waren die Fensterläden geschlossen und die Schieferdächer, die im harten Licht des blauen Himmels blitzten, sprühten an der Giebelspitze Funken. Ein schwüler Wind blies. Emma fühlte sich schwach beim Gehen, die Steinchen auf dem Trottoir taten ihr weh. Sie überlegte, ob sie nicht umkehren sollte oder irgendwo Halt machen und sich hinsetzen. In diesem Augenblick trat Monsieur Léon mit einem Stoß Papier unterm Arm aus einer nahen Tür. Er kam sie begrüßen und stellte sich vor Lheureux' Laden unter die vorspringende graue Markise in den Schatten. Madame Bovary sagte, sie wolle ihr Kind besuchen, sei aber schon müde. »Wenn«, erwiderte Léon, wagte jedoch nicht weiter zu sprechen. »Haben Sie irgendwo zu tun?«, fragte sie. Und nach der Antwort des Kanzlisten bat sie ihn mitzukommen. Noch am selben Abend wusste ganz Yonville davon, und Madame Tuvache, die Frau des Bürgermeisters, erklärte vor ihrer Dienstmagd, dass Madame Bovary sich kompromittiere. Um zur Amme zu gelangen, musste man nach der Hauptstraße links abbiegen, so als wollte man zum Friedhof und zwischen Häuschen und Höfen einem kleinen Weg folgen, von Liguster gesäumt. Sie blühten gerade, und ebenso die Veroniken, die wilden Rosen, die Brennnesseln und die zarten Brombeerranken, die aus dem Gestrüpp ragten. Durch Löcher in den Hecken sah man bei den Masures hier und da ein Schwein auf einem Misthaufen oder unter Kummet gebeugte Kühe, die an den Baumstämmen ihre Hörner wetzten. Langsam gingen die beiden nebeneinander her. Sie stützte sich auf ihn, und er zügelte seinen Schritt, suchte sich dem ihren anzupassen. Vor ihnen tanzte ein Fliegenschwarm und summte in der warmen Luft. Sie erkannten das Haus an einem alten Nussbaum, der seinen Schatten warf. Es war niedrig und mit braunen Ziegeln gedeckt. Draußen unter seiner Dachluke hing ein Zwiebelkranz. Reisigbündel lehnten am Dornenzaun und umschlossen ein Salatbeet, ein paar Lavendelstöcke und blühende Wicken, die an Stangen hochrankten. Schmutziges Wasser floss in kleinen Rinnsalen durchs Gras. Und ringsum sah man irgendwelche Lumpen, gestrickte Strümpfe, eine rote Baumwollbluse und ein großes Laken aus schwerem Tuch, der Länge nach über die Hecke gebreitet. Als sie das Gatter knirschen hörte, erschien die Amme, ein nuckelndes Kind auf dem Arm. Mit der anderen Hand zog sie ein armseliges, schwächliches Balg hinter sich her, dessen Gesicht von Skrofeln bedeckt war. Der Sohn eines Wirk- und Strickwarenfabrikanten aus Rouen, den seine mit dem Geschäft überlasteten Eltern in ländlicher Obhut ließen. »Treten Sie ein«, sagte sie, »Ihre Kleine ist drinnen und schläft.« In dem Erdgeschosszimmer, dem einzigen des ganzen Hauses, stand hinten an der Wand ein breites Bett ohne Vorhänge, während der Backtrog die Seite mit dem Fenster ausfüllte, dessen eine Scheibe geflickt war mit einer Sonne aus blauem Papier. Im Winkel hinter der Tür waren Stiefel mit glänzenden Nägeln unter dem Waschbecken aufgereiht, neben einer vollen Ölflasche, aus deren Hals eine Feder ragte. Ein Mathieu Lansberg lag auf dem verstaubten Kamin zwischen Feuersteinen, Kerzenstummeln und Zunderstückchen. Die größte Überflüssigkeit dieses Heims war schließlich eine Fama, die in ihre Posaune blies und dieses sicher aus irgendeiner Parfümerie-Reklame ausgeschnittene Bild war mit 6 Holzschuhstiften an die Wand genagelt. Emmas Kind schlief am Boden. In einer Wiege aus Korbgeflecht. Sie nahm es mitsamt der Decke, in die es gehüllt war, und begann, sich in den Hüften wiegend leise zu singen. Léon spazierte im Zimmer auf und nieder. Es schien ihm seltsam, diese schöne Dame in ihrem Nankingkleid umgeben von solchem Elend zu sehen. Madame Bovary wurde rot. Er wandte sich ab, weil er glaubte, seine Blicke wären vielleicht ungehörig. Dann legte sie die Kleine zurück. Sie hatte sich auf ihren Spitzenkragen erbrochen. Schnell wischte die Amme alles weg und versicherte, es sei nichts mehr zu merken. »Die macht noch weit Schlimmeres«, sagte sie, »und ständig muss ich an ihr rumputzen. Hätten Sie also vielleicht die Güte, dem Krämer Camus aufzutragen, er möchte mir ein wenig Seife aushändigen, wenn ich welche brauche. Das wäre auch für Sie bequemer, weil ich Sie dann nicht bemühen muss.« schon gut«, sagte Emma. »Auf Wiedersehen, Mutter Rollet.« Und beim Hinausgehen streifte sie auf der Schwelle die Füße ab. Die Frau begleitete sie über den ganzen Hof und klagte, wie schwer es ihr falle, nachts aufzustehen. »Manchmal bin ich so zerschlagen, dass ich auf meinem Stuhl einschlafe, drum sollten Sie mir wenigstens ein Pfündchen gemahlenen Kaffee geben, damit würde ich einen Monat auskommen und den könnte ich in der Früh mit etwas Milch trinken.« Nachdem sie ihren Dank hingenommen hatte, machte sich Madame Bovary auf den Weg, und sie war schon ein Stück weit gelangt, als sie Holzpantinen klappern hörte und sich umsah. Es war die Amme. »Was ist los?« Da zog die Bäuerin sie beiseite hinter eine Ulme und begann von ihrem Mann zu erzählen, der bei seinem Handwerk und 6 Francs im Jahr, die der Hauptmann... »Reden Sie schneller«, sagte Emma. »Nu«, sagte die Amme und seufzte nach jedem Wort, »ich habe Angst, dass er sich grämt, wenn er mich allein Kaffee trinken sieht. Sie wissen, die Männer...« »Sie bekommen welchen«, sagte Emma noch einmal. »Ich gebe Ihnen ja welchen. Sie werden mir lästig.« »Ach Gott, meine gute Gnädigste, er hat doch wegen seinen Verletzungen so schreckliche Krämpfe in der Brust. Er sagt sogar, dass ihn der Cidre schwächt.« »Jetzt machen Sie schon, Mutter Rollet.« »Also«, fuhr diese fort und krümmte den Rücken, »wenn's nicht zu viel verlangt ist«, noch einmal verneigte sie sich, »wann immer Sie möchten«, und ihr Blick flehte. »Ein Krüglein Schnaps«, sagte sie endlich, »und ich will damit auch die Füße Ihrer Kleinen einreiben, die so zart sind wie eine Zunge.« Von der Amme befreit, nahm Emma wieder Monsieur Léons Arm. Eine Weile ging sie mit raschem Schritt, dann wurde sie langsamer, und ihr schweifender Blick fiel auf die Schulter des jungen Mannes, dessen Gehrock einen schwarzen Samtkragen hatte. Seine kastanienbraunen Haare lagen darüber, glatt und sorgfältig gekämmt. Ihr fielen seine Fingernägel auf, die länger waren als in Yonville üblich. Sie zu pflegen war eine der Hauptbeschäftigungen des Kanzlisten, und zu diesem Zweck hatte er stets ein ganz besonderes Taschenmesser in seinem Schreibpult. Zurück nach Yonville folgten sie dem Wasserlauf. In der warmen Jahreszeit war der Uferweg breiter und legte bis zu ihren Fundamenten die Gartenmauern bloß, von denen eine Treppe mit wenigen Stufen hinabführte zum Fluss. Er strömte lautlos dahin, rasch und dem Anschein nach kalt. Lange, schmale Gräser bogen sich unter dem Sog und entfalteten sich wie aufgelöstes grünes Haar in seinem klaren Nass. An der Spitze eines Schilfrohrs oder auf dem Blatt einer Seerose kletterte oder saß zuweilen ein feingliedriges Insekt. Die Sonne durchdrang mit einem Strahl die kleinen blauen Kügelchen der Wogen, die aufeinander folgten und erstarben. Die ausgeästeten alten Weiden spiegelten im Wasser ihre graue Rinde. Auf der anderen Seite ringsum schien die Wiese leer. In den Bauernhöfen war Essenszeit, und die junge Frau und ihr Begleiter hörten beim Gehen nichts als den Takt ihrer Schritte auf dem erdigen Pfad, die Worte, die sie einander sagten, und das Rascheln von Emmas Kleid, das überall um sie herum knisterte. Die Gartenmauern, aus deren Hauben Flaschenscherben ragten, waren heiß wie die Glaswände eines Treibhauses. Zwischen den Ziegelsteinen spross Goldlack, und mit dem Rand ihres aufgespannten Schirms streifte Madame Bovary im Vorbeigehen ihre welken Blüten, die als gelber Staub zu Boden rieselten, oder es strich zuweilen eine Ranke von Geistblatt und Klematis, die weit herabhingen, für einen Augenblick über die Seide und verfing sich in den Fransen. Sie plauderten von einer Truppe spanischer Tänzer, die demnächst in Rouen am Theater auftreten sollte. »Gehen Sie hin?« fragte sie. »Wenn ich kann«, antwortete er. Hatten Sie einander sonst nichts zu sagen? Ihre Augen jedenfalls redeten von ernsteren Dingen, und während sie sich mühten, banale Sätze zu finden, spürten beide ein gleiches Sehnen in sich aufsteigen. Es war wie ein Flüstern der Seele, tief, anhaltend, und übertönte ihre Stimmen. Zutiefst verwundert über dieses unbekannte Entzücken kam ihnen nicht in den Sinn, von diesem Gefühl zu sprechen oder nach seiner Ursache zu forschen. Künftiges Glück verströmt wie ein tropisches Gestade auf die vor ihm liegende endlose Weite, seine ureigene Trägheit, eine duftende Brise, und man ergibt sich diesem Rausch, ohne nach dem Horizont zu fragen, den man nicht sieht. An einer Stelle war die Erde zertrampelt von den Hufen der Tiere, man musste auf dicke grüne Steine treten, die hier und da im Schlamm lagen. Oft blieb sie stehen und schaute eine Weile, wohin sie ihre Stiefelchen setzen sollte, dann wartete sie schwankend auf dem wackeligen Stein, die Ellbogen in der Luft, vornüber gebeugt mit suchendem Blick, und lachte, weil sie Angst hatte, in die Pfützen zu fallen. Als sie vor ihrem Garten angekommen waren, öffnete Madame Bovary das kleine Gatter, eilte die Stufen hinauf und verschwand. Leon kehrte zurück in seine Kanzlei. Der Chef war nicht da. Er warf einen Blick auf die Akten, dann schnitt er sich eine Feder, nahm seinen Hut und ging. Er ging zur Weide, oben auf den Höhen von Argeil, wo der Wald beginnt. Er legte sich unter die Tannen und blickte durch seine Finger in den Himmel. »Wie ich mich langweile«, sagte er sich, »wie ich mich langweile.« Er fand sich bemitleidenswert, weil er in diesem Dorf leben musste, mit Homais als Freund und Monsieur Guillaumin als Arbeitgeber, letzterer ganz von seinen Geschäften in Anspruch genommen, eine Brille mit Goldbügeln und einen roten Backenbart auf weißer Halsbinde tragend, hatte keinen Sinn für die Feinheiten des Geistes, obwohl er sich eine steife, englische Art gab, die den Kanzlisten in der ersten Zeit beeindruckt hatte. Was die Frau des Apothekers betraf, so war sie die beste Gattin in der ganzen Normandie, sanft wie ein Schaf, hing zärtlich an ihren Kindern, ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Cousins, weinte über das Unglück anderer, vernachlässigte ihren Haushalt und hasste Mieder, war jedoch so träge in ihren Bewegungen, so langweilig, wenn man ihr zuhörte, von so gewöhnlichem Aussehen und so unbeholfen im Gespräch, dass er niemals gedacht hatte, obwohl sie 30 war, obwohl er 20 war, obwohl sie Tür an Tür schliefen und er jeden Tag mit ihr sprach, sie könne für irgendwen eine Frau sein oder noch etwas anderes von ihrem Geschlecht besitzen als das Kleid. Und wen gab es noch? Binet, ein paar Kaufleute, zwei, drei Schankwirte, den Pfarrer und schließlich Monsieur Tüvache, den Bürgermeister mit seinen beiden Söhnen, reiche, dumpfe und stumpfe Leute, die eigenhändig ihre Äcker bestellten, im Familienkreis schlemmten, außerdem Frömmler waren und im Umgang vollkommen unerträglich. Vor dem gewöhnlichen Hintergrund all dieser Menschengesichter jedoch stand Emmas Antlitz. Allein und zugleich ferner. Denn zwischen ihr und sich spürte er etwas wie dunkle Abgründe. Anfangs war er einige Male zusammen mit dem Apotheker in ihr Haus gekommen. Charles hatte nicht den Eindruck gemacht, als sei er übermäßig interessiert an seinem Besuch. Und Leon wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, zwischen der Angst, aufdringlich zu sein, und der Sehnsucht nach einer Vertrautheit, die ihm beinahe unmöglich schien. Mit der ersten Kälte verließ Emma ihr Zimmer und zog in die große Stube. Ein langer Raum mit niedriger Decke, auf dessen Kamin sich vor dem Spiegel ein üppiger Korallenstock ausbreitete. In ihrem Lehnstuhl am Fenster sitzen sah sie draußen auf dem Trottoir die Dorfleute vorbeispazieren. Léon ging zweimal am Tag von seiner Kanzlei in den Lion d'Or. Emma hörte ihn von Weitem. Sie beugte sich vor, lauschte. Und der junge Mann entschwand hinter der Gardine, stets gleich gekleidet und ohne den Kopf zu wenden. In der Dämmerung freilich, wenn sie, das Kinn in die linke Hand gestützt, ihre angefangene Stickerei in den Schoß hatte sinken lassen, zuckte sie oft zusammen, wenn dieser Schatten auftauchte und plötzlich entschwand. Sie sprang auf und gab Anweisung, den Tisch zu decken. Monsieur Homais kam pünktlich während des Essens. Seine griechische Mütze in der Hand trat er auf leisen Sohlen herein, um niemanden zu stören, und sagte immer den gleichen Satz: »Guten Abend, die Herrschaften!« Hatte er sich dann auf seinen Platz gesetzt, am Tisch zwischen den beiden Eheleuten, fragte er den Arzt nach seinen Patienten, und dieser holte sich Auskunft über die zu erwartenden Honorare. Anschließend plauderte man über das, was in der Zeitung stand. Homais kannte sie um diese Uhrzeit fast auswendig, und er sagte sie vollständig her, mitsamt den Betrachtungen des Journalisten und allen Geschichten von einzelnen Katastrophen, die sich in Frankreich oder im Ausland ereignet hatten. War dieses Thema ausgeschöpft, zögerte er nicht, die Speisen zu kommentieren, die er sah. Manchmal erhob er sich sogar ein wenig und zeigte Madame taktvoll das zarteste Stück oder wandte sich an das Dienstmädchen und erteilte Ratschläge für die Zubereitung von Ragouts und den gesunden Einsatz von Gewürzen. Er sprach hinreißend über Aromen und Extrakte, Säfte und Galerte. Den Kopf vollgestopfter mit Rezepten als seine Apotheke mit Glasbehältern, fabrizierte Homais übrigens eine Menge ganz ausgezeichneter Konfitüren, Essige und süßer Liköre und erkannte auch die neuesten Erfindungen von Sparherden, beherrschte die Kunst, Käse zu konservieren und kranke Weine zu retten. Um 8 kam Justin ihn holen, weil die Apotheke geschlossen wurde. Monsieur Homais musterte ihn dann mit schelmischem Blick, vor allem wenn Félicité zugegen war. Er hatte nämlich bemerkt, wie gern sein Schüler in das Haus des Arztes ging. »Mein Bürschchen«, sagte er, »bekommt langsam Flausen und hol mich der Teufel. Ich glaube, er ist in ihr Mädchen verliebt.« Ein schlimmeres Laster jedoch war, und das hielt er ihm vor, dass er ständig alle Gespräche belauschte. Sonntags zum Beispiel war er nicht wieder aus dem Salon zu bringen, wenn Madame Homais ihn gerufen hatte, damit er die Kinder holte, die auf den Lehnstühlen einschliefen und mit ihren Rücken die viel zu großen Kalikobezüge herunterzogen. Es kamen wenig Leute zu diesen Abendgesellschaften des Apothekers, denn wegen seiner bösen Zunge und seiner politischen Ansichten hatten sich im Laufe der Zeit verschiedene ehrbare Leute von ihm abgewandt. Der Kanzlist erschien regelmäßig. Sobald er die Klingel hörte, lief er Madame Bovary entgegen, nahm ihr den Schal ab und stellte unter den Schreibtisch der Apotheke die dicken geflochtenen Pantoffeln, die sie über ihren Schuhen trug, wenn es geschneit hatte. Zuerst spielte man einige Partien 31, dann wechselten Monsieur Homais und Emma zu Écarté. Léon stand hinter ihr und gab Hinweise. Während seine Hände auf der Lehne ihres Stuhls lagen, betrachtete er die Zähne des Kamms, der in ihrem Haarknoten steckte. Jede Bewegung, die sie machte, um Karten auf den Tisch zu werfen, ließ ihr Kleid auf der rechten Seite nach oben rutschen. Von ihrem hochfrisierten Haar fiel ein Braun auf den Rücken, das allmählich blasser wurde und langsam im Dunkel verschwand. Ihr Kleid hing auf beiden Seiten des Sessels herab, bauschte sich, schlug Falten und breitete sich über den Boden. Wenn Léon manchmal spürte, dass seine Stiefelsohle darauf stand, zuckte er zurück, als wäre er auf etwas Lebendiges getreten. War die Kartenpartie zu Ende, spielte der Apotheker mit dem Arzt Domino. Emma hingegen wechselte den Platz am Tisch und blätterte mit aufgestützten Armen in der Illustration. Sie hatte ihr Modejournal mitgebracht. Léon setzte sich neben sie. Gemeinsam betrachteten sie die Stiche und warteten am Ende der Seite, bis der andere fertig war. Oft ersuchte sie ihn, Verse vorzulesen. Leon deklamierte in schleppendem Ton und mit sorgsam erlöschender Stimme, wenn es um Liebe ging. Aber das Klackern der Dominosteine verdroß ihn. Monsieur Homais war gut, er schlug Charles jedes Mal haushoch. Hatten sie 300 Punkte erreicht, streckten sich beide vor dem Kamin aus und schliefen sogleich. Das Feuer verglomm in der Asche. Die Teekanne war leer. Leon las noch immer. Emma lauschte ihm und drehte mechanisch den Lampenschirm, auf dessen Stoff Pierrots in Kutschen gemalt waren und Seiltänzerinnen mit ihren Balancierstangen. Leon verstummte, auf sein schlafendes Publikum deutend. Nun redeten sie leise, und dieses Gespräch dünkte sie noch angenehmer, weil niemand es hörte. So entstand zwischen ihnen eine Art Bündnis, ein reger Austausch von Büchern und Romanzen. Monsieur Bovary, den keine Eifersucht plagte, wunderte sich nicht. Zum Namenstag bekam er einen schönen phrenologischen Schädel, bis hinunter zum Brustkorb mit Ziffern gesprenkelt und blau angemalt. Das war eine Aufmerksamkeit des Kanzlisten. Auch sonst zeigte er sich äußerst zuvorkommend, machte für ihn sogar Besorgungen in Rouen. Und als das Buch eines Romanciers die Kaktusnärrigkeit in Mode brachte, kaufte Leon welche für Madame, hielt sie in der Hirondelle auf den Knien und stach sich die Finger an ihrem borstigen Haar. Sie ließ am Fenster für ihre Töpfchen ein kleines Blumenbrett mit Gitter anbringen. Auch der Kanzlist hatte bald sein hängendes Gärtlein. Sie erspähten einander, wenn sie an ihren Fenstern ihre Pflanzen umhegten. Von all den Dorffenstern war eines noch belebter, denn sonntags von früh bis spät und jeden Nachmittag, wenn genug Licht war, konnte man in einer Dachluke Monsieur Binets hageres Profil über die Drechselbank gebeugt sehen, deren monotones Gesurr hinüberdrang bis in den Lion d'Or.